Erster Jahwe, gib mir recht. Ich habe ehrlich gelebt. Ich habe Jahwe vertraut und bin nicht unsicher geworden. Zweiter Jahwe, prüfe mich. Reinige mein Inneres und mein Herz. Dritter, ich sehe deine Güte. Ich habe nach deiner Wahrheit gelebt. Vierter, ich war nicht bei falschen Leuten. Ich ging nicht zu heimlichen Leuten. Fünfter, ich mag keine Gruppe von bösen Menschen. Ich sitze nicht bei Leuten, die Gott nicht kennen. Sechster, ich wasche meine Hände. Ich bin unschuldig. Jahwe, lass mich zu deinem Altar gehen. Siebter, ich will laut danken. Ich will von all deinen Wundern erzählen. Achter Jahwe, ich liebe dein Haus. Ich liebe den Ort, wo du wohnst. Neunter, nimm mein Leben nicht weg mit Sündern. Nimm mein Leben nicht weg mit Mördern. Zehnter, ihre Hände tun schlimme Dinge. Ihre rechte Hand nimmt Geld für schlechte Taten. Elfter, ich will aber ehrlich leben. Rette mich und sei gut zu mir. Zwölfter, ich gehe auf einem guten Weg. Ich will Jahwe in den Gruppen loben.